Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Hauptsatz und Nebensatz Damit, um, zu Übung 3 Welchen Sport machen Sie und warum? Um, zu oder damit? Kreuzen Sie an, hören Sie dann und vergleichen Sie. Ich laufe, um den Kopf nach der Arbeit frei zu bekommen. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, damit mein Bauch wieder flacher wird. Ich laufe 5-mal die Woche 10 Kilometer, um den nächsten Stadtmarathon mitlaufen zu können. Ich mache Yoga, damit mein Rücken kräftiger wird. Sport? Nee. Also ich habe mir heute eine Tüte Chips gekauft, um einen gemütlichen Abend auf dem Sofa zu verbringen.